Sitzend vor dem Herzsitz, Sample auf dem Schneidebrett, Drums drauf und fertig. Ich bin keiner von den gewöhnlichen Typen, ich verpass dir keinen Korb, nein, ich schlage dich mit Einkaufstüten. Wortspielerei oder Frauenfeindlichkeit, Edgar Wasser kommt vorbei und macht beides in einem. Keiner ist bereit auf die lyrische Raffinesse, Taubstumme kommen bei mir vorbei und sagen halt die Fresse. Das ist eigentlich nicht lustig, wär ich taubstumm und würde sowas hören, wäre ich echt sauer. Aber auch ein bisschen glücklich, dass ich etwas hören kann. Also jetzt reicht's aber. Ach Quatsch, ich presse meine Wörter in den Takt, wie ein Nekrophiler eine Leiche zurück in den Sarg. Edgar Wasser, ich bin kein Rapper, sondern nur Umdenker. Der Mensch ist Gottes Werk, dann ist der Zuhälter nur Kunsthändler. Hexenverbrennung aus dem 13. Jahrhundert klingt eigentlich verlockend, sobald man den Fernseher anmacht. Heidi Klum anzünden, Tine Wittler anzünden, Mario Barth ist zwar keine Frau, trotzdem anzünden. Du sagst, das geht zu weit, sowas darf ich nicht sagen. Ich sage, du gehst zu weit, sowas darfst du nicht sagen. Du sagst, das reimt sich nicht. Ich antworte, na und? Woher nimmst du dir das Recht, einfach zu erwarten, dass ich alles reimen muss? Wir sind hier nicht im Kindertagesstättenzentrum für lernschwache Schüler. Punkt und schlecht. Schlechtes zu fabrizieren, brauch ich keinen guten Grund. Manche sagen, ich würde gute Musik machen. Manche brauchen dafür erst die Bombe in ihrem Briefkasten. Manche lassen sich auch davon nicht einschüchtern. Und die Klugen geben mir einfach ihre Adresse nicht.